sind die fremde Wand, sobald der Tag nach Hause kommt. Bei Lust und Last folgt eins dem anderen, die Freude wird zwar oft gehemmt und vom Doch aber niemals ganz erstickt. Trinkt dich die Not mit vollen Augen, so merke diesen Trost, mein Geist. Das Wasser kann sich leicht verlaufen, das alle Ufer niederreißt. Je größer Kummer, Angst und Pein, je näher wird ihr Ende sein, je näher wird ihr Ende sein.